Unabhängigkeit der EZB. Die dem Direktorium der EZB und dem Europäischen Zentralbankrat gewährte Unabhängigkeit ist dem Modell der Bundesbank nachgebildet. Formal ist dieses Statut noch besser abgesichert als im Fall der Bundesbank, weil das Bundesbankgesetz jederzeit mit einfach gesetzlicher Mehrheit abgeändert werden konnte. Eine Änderung des Vertrages von Lissabon, in dem der Maastricht-Vertrag aufgegangen ist, bedarf dagegen der Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten, sodass ohne deutsches Einverständnis gar nichts geändert werden kann. Es schien deshalb in den 90er Jahren und bis in die jüngste Vergangenheit durchaus gerechtfertigt, sich um die tatsächliche Unabhängigkeit der EZB die geringsten Sorgen zu machen. In Deutschland war stets zu beobachten, dass die Mitglieder des Zentralbankrats der Bundesbank, egal was ihre regionale oder politische Herkunft war, mit der Übernahme ihres Amtes sich auch nur noch den gesetzlichen Zielen und Aufgaben der Bundesbank verpflichtet sahen. Die normative Kraft des Amtes und der Institution schien frühere Bindungen, Überzeugungen und Loyalität völlig außer Kraft zu setzen. Zwar schien es in den 90er Jahren im Vorfeld der Währungsunion ungewiss, ob es bei den Mitgliedern des EZB-Rates ebenso problemlos gelingen würde, den Einfluss von überkommenen Loyalitäten, Sozialisationen und Mentalitäten außer Kraft zu setzen. Aber es war kein rechter Grund erkennbar, weshalb das hier anders sein sollte als bei der Bundesbank. Tatsächlich zeigte sich aber, dass der EZB-Rat anders funktioniert als der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank.